Wohl wahr, Monsieur de Lamartine. Der Orient speiste jahrhundertelang die westliche Fantasie. Er diente als Vorratskammer für europäische Sehnsüchte nach Farbigkeit, Sinnlichkeit, Pracht, Üppigkeit, Grausamkeit. Nach Laster und Luxus, Rausch und Raffinesse. Kurz, der Orient repräsentierte das von uns ganz Verschiedene, das ganz Andere, das Fremde schlechthin. Der Orient war ein Projektionsraum für westliche Träume und verdrängte Lüste. Er bildete ein kulturgeschichtliches Reservoir, in dem domestizierte Gefühle und scheinbar längst abgelegte Seelenzustände wiedergefunden und nacherlebt werden konnten. Zugleich fügte sich der Orient zu einer grandiosen Bühne. Er diente dem Reisenden als Schauplatz seiner Heldenhaftigkeit. Er lieferte dem Literaten Schreibimpulse und leuchtete dem Pilger als säkularisiertes Ziel seiner Wanderschaft. Der Orient bot dem Träumer eine märchenhaft-paradiesische Oase inmitten der grauen, erfolgsorientierten Zivilisation. Dem Kolonisator verhieß er Land, Arbeitskräfte und Reichtum. Dem von christlicher Sinnenfeindschaft Geschädigten versprach er unbeschwerten erotischen Genuss. Dabei meint Orient immer ein weitgefasstes islamisches Morgenland mit vielen Provinzen. Es umschließt den Nahen Osten gleichermaßen wie die Türkei, Ägypten, Palästina oder den Maghreb. Durch Märchen, Literatur und Reisebeschreibungen, nicht zuletzt auch durch die Bibel, existierte der Orient für viele Orientpassionierte schon lange im Text, das heißt in ihrer Vorstellung, ehe sie ihn als Reisende, Pilger oder Kolonisatoren selbst in Augenschein nehmen konnten. Vorausgesetzt, sie ließen sich auf eine solche persönliche Auseinandersetzung mit dem Orient überhaupt ein. Schließlich zogen es manche Sprachwissenschaftler, Maler und Literaten durchaus vor, vom sicheren Schreibtisch aus ihren schweifenden Orientfantasien zu frönen. Zur Vervollständigung der Illusion, angetan mit exotisch bestickten Pantoffeln, wallenden Gewändern und Turban, genüsslich einen Tschibuk oder einen Nargile rauchend. Goethe und Victor Hugo etwa gehören zu jener Fraktion. Und auch der französische Dichter Raymond Roussel, der zwar reiste, sich aber jeder konkreten Erfahrung mit dem fremden Land verschloss, indem er sein Reisegefährt niemals verließ. Doch auch die echten Reisenden hatten ihre Orientbilder zumeist schon lange fertig im Kopf und suchten sie dann im wirklichen Orient wiederzufinden. Je nach individueller Begabung zur Verdrängung gelang ihnen das besser oder schlechter. Oft führte die Konfrontation von Bild und Wirklichkeit zu bitteren Enttäuschungen, die uns heutige manchmal recht komisch anmuten. In seltenen Fällen kam es zu einem tieferen Verständnis der fremden Kultur, das der Realität angemessen war. An diesem Bild des Orients haben viele mitgedichtet, mitgemalt und mitgeschrieben. Dennoch ist dieser Orient nicht nur imaginativ. Immer aber ist im Bild des Orients, als des ganz anderen, des von uns ganz Verschiedenen, die Sicht unserer Realität, unseres Seins mit eingebannt. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Der Ethnologe Fritz Kramer beschreibt diese Art von Exotismus. Und so verstanden ist der Orientalismus nur eine besondere Spielart des Exotismus. Unmöglich ist, dass andere Wilde sich in dem Bild erkennen, das der Ethnologe als das des Wilden im Allgemeinen gezeichnet hat. Denn darin vermag allein der Europäer sich und seine Gesellschaft zu entdecken, in verfremdeter, fantastischer Form, als verkehrte Welt.